Die USA investieren mit Abstand das meiste Geld in die Verteidigung, 649 Milliarden Dollar, umgerechnet 583 Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr, mehr als ein Drittel des weltweiten Militäretats. Die USA steigern damit ihre Militärausgaben noch einmal um 4,6%. SIPRI-Direktorin Aude Fleuron. That is quite significant. Das ist wirklich erheblich. Den USA folgt China, das aber weit entfernt ist mit nur 250 Milliarden Dollar. Very far from what the US spend with 250 billion. Insgesamt liegen die weltweiten Militärausgaben mit 1 Billion 822 Milliarden Dollar, 1 Billion 640 Milliarden Euro auf dem höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Das geht aus den heute vorgelegten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI hervor. Aude Fleuron. Wir gehen vom niedrigsten Stand seit dem Kalten Krieg aus und sehen jetzt einen extremen Anstieg bis heute, der sich seit 2000 fortsetzt, seit dem US-Engagement im Mittleren Osten in Afghanistan. Deutschland liegt mit 49,5 Milliarden Dollar, 44 Milliarden Euro auf Platz 8. Die deutschen Militärausgaben sind demnach innerhalb eines Jahres um 1,8% gestiegen. Sie lagen 2018 bei 1,2% des Bruttosozialproduktes. Für den Anstieg der US-amerikanischen Militärausgaben sind nach Einschätzung der SIPRI-Direktorin Fleuron sowohl die Modernisierungspläne von Donald Trump als auch Planungen der Vorgängerregierung von Barack Obama verantwortlich. Some of the plans that are currently materializing through military expenditures have been decided before Trump. Einige Planungen stammen aus der Zeit vor Trump und wurden von der Obama-Regierung getroffen. Darüber hinaus spielen natürlich die vielen Modernisierungen, die kürzlich beschlossen wurden, beim Wachstum der Ausgaben eine große Rolle. Es geht jetzt viel um Entwicklungskosten für neue Systeme. Aktuelle Konflikte lassen sich nur begrenzt aus den Zahlen herauslesen. Kausale Zusammenhänge, sagt Aude Fleuron, sind nicht leicht herzustellen. Angesichts wachsender Konflikte weltweit sieht die SIPRI-Direktorin keinen Anlass, auf einen Rückgang der weltweiten Militärausgaben zu hoffen.